Rasumichin war auf dem Wege zu Porphyri in besonders angeregtem Zustand. »Das ist prächtig, Bruder«, wiederholte er ein paar Mal. »Und ich freue mich, ich freue mich!« »Ja, worüber freut er sich denn?«, dachte Raskolnikow bei sich. »Ich wusste ja gar nicht, dass auch du bei der Alten was versetzt hast. Und ist es lange her? Das heißt, warst du vor längerer Zeit bei ihr?« »Was für ein naiver Dummkopf!« »Wann?« Raskolnikow blieb stehen und besann sich. »Ja, 3 Tage vielleicht vor ihrem Tode war ich dort. Übrigens gehe ich jetzt nicht hin, um die Sachen auszulösen«, sagte er hastig und wie besorgt um seine Sachen. »Ich habe doch wieder nur einen einzigen Rubel in Silber. Infolge der gestrigen verfluchten Fieberfantasie.« Das Wort Fieberfantasie betonte er besonders. »Nun ja, ja, ja«, pflichtete Rasumichin eilig und wie verstehend bei. »Also darum hat's dich auch damals so beschäftigt. Und weißt du, du hast auch im Fieber immer von allerhand Ringen und Ketten fantasiert. Nun ja, ja, das ist klar, jetzt ist alles klar.« »Also doch, wie dieser Gedanke sich bei ihnen festgesetzt hat. Dieser da, dieser Mensch ließe sich für mich ans Kreuz schlagen, und doch ist er froh, dass er sich aufgeklärt hat, warum ich im Fieber von Ringen redete. Wie tief es bei ihnen allen festsitzt.« »Werden wir ihn noch antreffen?«, fragte er laut. »Wir treffen ihn bestimmt an«, beeilte sich Rasumichin zu versichern. »Er ist ein prächtiger Bursche, du wirst sehen. Ein wenig plump, das heißt, er ist durchaus ein Mann von Welt. Ich meine in anderem Sinne plump. Ein kluger, kluger Bursche, sogar verdammt klug. Nur hat er so eine eigentümliche Denkweise. Misstrauisch, skeptisch, ein Zyniker. Er liebt zu provozieren. Das heißt nicht zu provozieren, sondern einen an der Nase herumzuführen. Dazu noch die alte Methode, Indizien und so weiter. Versteht aber seine Sache, versteht sie gut. Im vorigen Jahr hat er einen Mord aufgeklärt, wo fast alle Spuren schon verloren waren. Er wünscht sehr, sehr, sehr, dich kennenzulernen.« »Ja, warum denn so sehr?« »Das heißt natürlich nicht so. Siehst du, in der letzten Zeit, als du krank warst, hatte ich doch oft Gelegenheit, dich zu erwähnen. Nun, er hörte zu, und als er erfuhr, dass du Jura studiert hast und Umstände halber den Kursus nicht beenden konntest, sagte er, wie schade. Ich folgerte daraus, das heißt, dies alles zusammen, nicht nur dies eine. Gestern aber hat Samjotow... Siehst du, Rodja, ich habe dir gestern in meiner Betrunkenheit, als wir zu dir gingen, allen möglichen Unsinn erzählt. Und ich fürchte nun, Bruder, dass du es ernst nehmen könntest. Siehst du, was denn? Dass man mich für verrückt hält? Ja, vielleicht ist es auch wahr.« Er lächelte gezwungen. »Ja, ja, das heißt nein. Nun, alles, was ich sagte und auch alles Übrige ist Unsinn und natürlich nur so in der Betrunkenheit gesagt. Aber wozu entschuldigst du dich? Ich bin das alles so leid«, rief Raskolnikow mit übertriebener Gereiztheit.